Mitten im Hamburger Hafen, ein paar hundert Meter von der Kaikante entfernt, ragt ein grau-grüner Bau in die Höhe. Deutschlands größtes Kaffeelager, die sogenannte Kala. Gut 50 Meter hoch, Fassungsvermögen 30.000 Tonnen. So viel Kaffee trinkt die Republik in ungefähr 3 Wochen. Unten am Fuße der Anlage wird Nachschub angeliefert. Eine mächtige Hydraulik kippt einen ganzen LKW-Hänger aus. Hinten rauschen die noch grünen Bohnen aus dem Container. Was wir hier sehen, ist eine Entladung von diesen, was wir Big Bags nennen oder Inlets. Da ist ein Kunststoffsack im Container, der wird gekippt, aufgeschlitzt und dann sind 21,5 Tonnen in 8 Minuten raus. Ne? David Southard steht neben dem schräg hängenden Container. Direkt dahinter, mit scharfer Klinge, schlitzt ein Kollege den weißen Kunststoffsack noch weiter auf. Ein breiter Strom Bohnen umfließt seine Stiefel, rauscht durch ein Gitterrost im Boden. Ein dickes blaues Rohr führt vom Boden hinauf durch die Decke. Hinter einem kleinen Sichtfenster hüpfen die Bohnen auf einem Förderband nach oben. Und dann haben wir Elevatoren. Sie sehen diese Schaufel. Und der Kaffee wird nach oben befördert. Dann wird er gereinigt. Also das heißt, Steine werden entfernt. Also kleine Stückchen, also Holzstücke oder Erde. Und dann kommt er in Silozellen. Der gebürtige New Yorker zeigt Richtung Fahrstuhl, will nach oben fahren, den Bohnen hinterher. Über 300 Einzelsilos beherbergt das Gebäude für Kaffeebohnen aus rund 40 verschiedenen Anbauländern. Vor allem aus Brasilien, Vietnam, Indonesien oder Kolumbien. Im Einkauf kostet das Pfund Rohkaffee rund 80 Cent. Der Plantagenbesitzer verdient daran am meisten, die Kaffeebauern nur knapp 10 Cent pro Pfund. Anders ist das bei fair gehandeltem Kaffee bei gut 1% des deutschen Verbrauchs. Sein Marktanteil wächst. Im 8. Stock öffnen sich die Fahrstuhltüren aus blankem Edelstahl. Southard geht vorweg in den 2000 Quadratmeter Raum. Und jetzt sehen wir die Verteilung in die 330 einzelnen Zellen. Das sind die weißen Leitungen, sind das. Ne? Und da von der Schaltwarte, von der Zentrale wird gesteuert, in welche Zelle der Kaffee reingeht. Von oben rauschen die Bohnen PC-gesteuert in die richtigen Silozellen. Getrennt nach Kunde, Herkunftsland und Sorte. Zur Kundschaft der Kala gehören die großen Kaffeeröster. Tchibo, Dallmayr oder Darboven lagern hier ihre Bohnen. Aber auch die kleinen Röstereien holen hier ihre Ware ab. Wieder unten angekommen, verabschiedet sich David Southard mit kräftigem Händedruck. Er empfiehlt einen Besuch bei einer ganz kleinen, aber feinen Hamburger Rösterei bei Jens Burg in Eppendorf. So, hier sind wir beim Rösten. Heute Morgen hat Röstmeister Schirmer Dienst. Der streichelt die Bohnen schon seit 50 Jahren oder seit 48 Jahren. Ist ein Altmeister seines Faches. Und Horst Maschirmer behält die Bohnen immer im Blick. Er steht neben Jens Burg, ist eigentlich schon pensioniert, ein wortkarger Hamburger. Ach, der Kaffee und ich, wir kennen uns. Ne? Ja. 3 Monate Ruhestand hat der weißhaarige Röstmeister Schirmer ausgehalten. Dann fing er wieder an, auf 400-Euro-Basis bei Jens Burg. Nee, wir sind eine kleine Kaffeerösterei, so wie sie in Hamburg bis 1965 gab. Wir gab es 300 Stück in Hamburg. Der Röster ist im Laden und dann ist auch dieses Verkaufsprogramm dabei. Und wenn Sie reinkommen, sehen Sie Kaffee, Kaffeezubehör, Pralinen, Geschenkartikel. Also eine Kombination eines klassischen alten Kaffeeladens. Gleich rechts neben dem Eingang steht die runde pechschwarze Rösttrommel. Groß wie ein Ölfass, angeheizt von 21 Gasbrennern unter dem Gerät. Jens Burg erklärt das Verfahren. Wir rösten ja hier mit einer Probat-Röstmaschine aus dem Jahr 1950. Und zwar wird der Kaffee geröstet nach einem alten traditionellen Handröstverfahren. 20 Minuten röstet der Kaffee bei einer Temperatur von 200 Grad. Dann hat er das feinste Aroma, die schönste Milde und ist richtig rund und ausgeröstet. Neben ihm nickt Horst Maschirmer, wirft einen Blick auf den runden Temperaturmesser an der Maschine. Die Großröstereien, erklärt er, jagen die Bohnen nur wenige Minuten durch einen brennend heißen Luftstrom. Der Kaffee, die Bohne, muss von innen durchgehen und nicht von außen sich sofort schließend braun werden und innen ist er nicht durch. Ne? So, die muss richtig von innen durchgehen, die Bohne, ne? Schirmer zieht am Holzknauf den sogenannten Probenzieher aus der Mitte der Trommel. Ganz vorn in dem heißen Messingrohr liegt eine Handvoll Bohnen, mittel, fast dunkelbraun. Ein kurzer Blick genügt und der Röstmeister weiß, in 2 Minuten sind die Bohnen fertig. Dann legt er einen Metallhebel um, unten schwenkt der Röster auf. Die Bohnen fließen in einen runden Bottich. Ein Luftstrom kühlt die heiße Ware. Das Schönste für mich ist, wenn ich die Gelegenheit habe, morgens hier im Laden das erste von Kaffee durchmalen zu können. Das Aroma von diesem rein unaromatisierten Kaffee hat eben immer wieder eine Faszination. Fast zärtlich streicht Jens Burg über die heißen, dunklen Bohnen. 5 Tassen Kaffee trinken die Deutschen im Schnitt pro Tag und füllen damit jedes Mal die Staatskasse. Pro Pfund verlangt der Fiskus rund 1,50 Euro, macht jährlich 1 Milliarde Euro Kaffeesteuer.